Ja, noch einen Schluck Tee. Ah, sehr heiß. Wie, du zeichnest schon auf? Ja, jetzt gerade, ja. Hallo, liebe Jedi-Zeit-Community. Ja, ich bin auch mal wieder dabei. Hey, wer hätte es Ja. gedacht? Ich bin nicht tot, nur so halb. Ja, so halt. Ne? Sind wir das nicht alle irgendwie bei dem Wetter? Was sagst du? Ja, also heute war ja relativ gutes Wetter, Sonnenschein, ne? Ach, wirklich? Habe ich bei mir im Keller nichts von mitbekommen. Ja, musst du mal so Gardinen aufmachen und rausgucken. Dann löse ich mich in Asche auf, lass mal. Ja, stimmt, und die Bildschirmbräune geht flöten. Bei mir ist es schon weg. So, ja, unser heutiges Thema ist so Einsteigersachen wie Charakter erstellen. Und zur Unterhaltung heute dabei Dementius und ich bin Zuriak. Wie immer. Wir könnten auch mal unsere Rollen tauschen, dann bin ich mal Dementius. Ah, nee. Ja, die Charaktererstellung ist eigentlich ganz einfach. Wir haben hier unseren Login-Bildschirm, auf dem unsere Charaktere, die wir schon erstellt haben, rechts in der Leiste angezeigt werden, in dem schönen Fenster. Und hier seht ihr schon das Vermächtnis von Stormwave. Das fügt sich hinzu, wenn ihr Level 30 geworden seid und die Klassenquest beendet habt. Dann könnt ihr euer eigenes Vermächtnis erstellen, bekommt dadurch auch einen Nachnamen. So, zum Einstieg erstmal, hier unten links seht ihr die ganzen Optionen, Serverauswahl, Credits, Einstellungen, Filmsequenzen und Kundendiensthilfezentrale. Wobei das letzte könnt ihr vergessen, das ist eh Game Master, gibt es nicht. Wir klicken mal auf Charakter erstellen und wir kommen in den nächsten Bildschirm, bei dem steht Zugehörigkeit wählen. Da gibt es einmal die Galaktische Republik und das Sith-Imperium. Ja, was ist denn dein persönlicher Favorit, Dementius? Ja, ich bin immer hin und her gerissen, weil beide Seiten sich hier unglaublich interessant spielen. Und naja, ich habe beim, wenn ich einen Sith spiele, manchmal Gewissensbisse, wenn ich komplett auf Böse spielen will, weil man dann teilweise Entscheidungen treffen muss, die ich niemals so entschieden hätte. Ja. Wobei, wenn ich auf Jedi Seite spiele, entgehen mir manchmal so ein paar sarkastische Momente, die ich gerne ausleben würde, weil ich da komplett auf gut spiele. Man muss sich da doch entscheiden. Ja, da besteht ja die Möglichkeit, du musst ja nicht nur hell spielen oder du musst nicht nur dunkel spielen, sondern du kannst ja auch einfach so entscheiden, wie du willst. Und gibst dir Antworten im Dialog so, wie du sie haben möchtest. Ja, man kann natürlich einen dunklen Jedi und einen hellen Sith spielen. Das ist durchaus möglich, ja. Man kann auch immer nur grau spielen, das heißt wirklich random die Antworten geben. Hat dadurch aber einen Nachteil, dass man bestimmte Ausrüstungen nicht tragen kann. Aber ich vermute mal, dass die da auch noch was tun werden. Ja, denke ich auch. Also es gibt ja zwischen hell und dunkel die Punkte und je nach Level dieser Dunkel- oder Hellpunkte, es gibt 5 Stufen, kann man sich verschiedene Items anlegen. Zum Beispiel als Jedi kannst du als heller Jedi niemals ein rotes Lichtschwert tragen und als Sith, als wahrer Sith mit dunklen Punkten kannst du niemals ein blaues Lichtschwert tragen. So jetzt mal als Beispiel. Wir nehmen mal als erstes Beispiel die Galaktische Republik, die in Demokratie lebt, und sehen dort das Klassenmenü, die Klassen, die uns dort zur Verfügung stehen. Jetzt beim ersten Einloggen wird man denken, oh, 4 Klassen ist aber relativ wenig. Wir sehen hier den Jedi-Ritter, den Jedi-Botschafter, den Schmuggler Und den Soldaten. und den Soldaten. Genau, jetzt ist er auch geladen. So. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, so 4 Klassen, Das ist aber ein bisschen wenig. Was denn jetzt? Tja, dann spielt man einfach mal hoch bis auf Level 10. Und man wird feststellen, dass es nicht vier Klassen sind, sondern acht. Genau, und ihr seht auch schon, vielleicht habt ihr es schon entdeckt, hier oben am Bildschirmrand seht ihr schon die Tabs, Ausrüstung. Dort wird euch gezeigt, was diese Klasse trägt. Zum Beispiel jetzt beim Soldaten ist das jetzt ein Blastergewehr oder später die Streukanone. Dann seht ihr Fähigkeiten, was so eingesetzt wird, sind Range Damage und Melee Damage. Und ihr seht den dritten Tab, den finde ich interessantesten Tab, die erweiterte Klasse. Und da haben wir beim Soldaten jetzt den Kommando, der die Rolle des Heilung und Schaden übernimmt, mit einer Sturmkanone angreift, schwere Rüstung trägt und Ressource Kraftzellen hat. Ja, das ist dann quasi Joe aus dem Intro-Video Hoffnung, kennt ihr sicherlich, der Typ mit der fetten Wumme. Das Gegenteil ist der Frontkämpfer. Hast du SWTOR offen, Ich habe Dementius? SWTOR offen, ja. Dann könntest du ja vielleicht was zum Frontkämpfer erzählen, wenn du magst. Ja, kann ich natürlich. Der Frontkämpfer ist der Tank. Er ist weniger ein Range-Kämpfer, obwohl auf mittlere Ferne kämpft er. Wahrscheinlich, ich habe jetzt noch nicht viele Frontkämpfer-Tanks gesehen. Ja, er hat ein Blastergewehr, das heißt eine große Einzelschusswumme. Auch schwere Rüstung und seine Ressourcen sind auch Kraftzellen. Genau. Also ihr seht aus dem Soldaten zwei weitere auf Stufe 10 gewählt. Und so ist das jetzt mit jeder anderen Klasse. Die nächste Klasse, die wir euch mal kurz zeigen, ist der Schmuggler. Der Schmuggler hat auch, wie gesagt, also jede Klasse hat diese zwei Unterklassen oder erweiterte Klassen sozusagen. Beim Schmuggler sind das einmal der Revolverheld, die Revolverheldin, die reiner Damage-Dealer ist, also sie kann niemals heilen und sie kann niemals tanken, benutzt zwei Blasterpistolen und hat die Rüstung Mittel. Der Revolverheld, das kann ich euch mal sagen, ist ein Range-Damage-Dealer, erklärt sich eigentlich von selbst und teilt ordentlich Schaden aus. Nachteil der Klasse finde ich, der Revolverheld macht alles aus der Deckung heraus. Ja, was bedeutet, dass das Spiel plötzlich zu einem Art Sneak-Spiel wird? Genau. Ich meine, SWTOR hat jetzt kein Aiming-System, aber ihr dürft euch das so vorstellen, sobald ein Kampf losgeht, drückt ihr F regulär, also standardmäßig für Deckung. Und euer Charakter rollt hinter einen Stein, hinter einen Tisch oder wenn nichts in der Nähe ist, stellt er sich ein Protektor auf und versteckt sich dahinter und führt von da aus alle Aktionen aus. Dann kommen wir auch schon zum Schurken. Sollen wir immer abwechselnd machen? Du eine erweiterte Klasse, ich eine erweiterte Klasse oder? Nö, nö, mach du mal weiter. Okay, meld dich, wenn du was sagen willst, ne? Ja. Ja, der Schurke ist die andere erweiterte Klasse und ist im, ja, Heilung und Schaden. Benutzt die Blasterpistole, eine Streukanone. Also entweder die Blasterpistole oder eine Streukanone. Der Schurke ist ein, jetzt kommt's, Melee-Damage-Dealer. Überwiegend, sagen wir es so, er ist eigentlich Hybrid, aber überwiegend wird er wirklich im Nahkampf genutzt. Ja, er ist hau drauf, tritt in den Sack, Schlag in die Fresse und immer schön vorne mit dabei. Teilt auch sehr gut aus, aber meine persönliche Tendenz ist eher der Revolverheld. Ja, so viel zu den beiden Klassen von mir aus. Ja, dann mache ich ja mit dem Botschafter mal weiter, den ich gerade spiele. Genau. ja, beim Jedi-Botschafter spaltet sich das Ganze auf Stufe 10 in Jedi-Gelehrter und Jedi-Schatten. der Gelehrte ist ein Damage-Dealer und ein Heiler. Wird ja oft als Heiler mitgenommen in Gruppen und weniger als Schadensklasse. Obwohl der Schaden, den er ausstößt, auch ziemlich hoch ist, allerdings über Dots läuft. Und wie man schon aus anderen Spielen kennt, verhindern die Mobs meistens das Durchticken der Dots durch frühzeitiges Versterben. Trägt leichte Rüstung und ein Lichtschwert, obwohl man das eigentlich so gut wie nie einsetzt. Und als Ressource hat er Macht. Der Jedi Schatten ist, wenn ich das so wie ich das bisher mitbekommen habe, der meistverbreiteste Tank. Hat ein Doppellichtschwert, ist glaube ich der einzige, der das tragen kann. Genau, der einzige. Leichte Rüstung und benutzt auch Macht. Allerdings hat er unheimlich viel Leben, was die leichte Rüstung wettmacht. Genau. Ja, das sind die beiden Klassen. Dann kommt der traditionelle Jedi-Ritter. Möchtest du den noch machen? Nein, mach du den noch mal. Mit Jedi-Ritter kenne ich mich tatsächlich überhaupt nicht aus. Ja, hier haben wir jetzt im Bilde den Jedi-Ritter. Der Jedi-Ritter teilt sich auf in Jedi-Hüter und Jedi-Wächter. Wenn man Damage-Dealer machen will als Jedi-Ritter, nimmt man normalerweise den Wächter, weil dieser halt zwei Lichtschwerter trägt, immer zwei Lichtschwerter. Und er trägt mittelschwere Rüstung. Ja. Selbsterklärend, der Wächter ist Nahkämpfer und haut ordentlich drauf. Der Jedi-Hüter ist so gesehen quasi der traditionelle Tank. Er benutzt ein Lichtschwert, kann aber auch Schaden machen. Wobei im High-End-Content wird euch keiner als Damage-Dealer mitnehmen, wenn ihr Jedi-Hüter seid, sondern die werden sagen, hier, skill mal auf Tank um. Ich habe allerdings nicht, also es gibt nicht sehr viele Jedi-Hüter. Das stimmt. Also wer Jedi-Ritter spielt, spielt meistens Wächter, weswegen auch der Schatten meistens als Tank mitläuft, weil es einfach nicht sehr viele Hüter gibt. Das stimmt. Es gibt nicht viele Hüter, allein vom Gameplay ist es als Tank einfach schwer zu leveln, vor allem als Jedi-Hüter, als Jedi-Botschafter, Jedi-Schatten geht das relativ fix. Also man macht als Jedi-Schatten schon wesentlich mehr Damage als der Jedi-Hüter im Tank-Spec. Ja, das waren die vier Klassen der Republik. Und würden wir jetzt mal wechseln auf Imperium-Seite? Ja. Bist du soweit? Ich bin soweit, ja. Ja, quasi das Imperium hat auch vier Klassen. Ein paar Unterschiede gibt es, ein bisschen ist gleich. Wir haben hier den Sith-Krieger, erweiterte Klasse. Ist der Sith-Marodeur und der Sith-Juggernaut. Ihr seht das an der Beschreibung schon beim Marodeur, er benutzt zwei Lichtschwerter, hat die Rolle Schaden, Rüstung Mittel und Ressource Wut. Kommt uns irgendwie bekannt vor, haben wir da nicht gerade was gehört von? Das ist im Prinzip die Gegenklasse zum Wächter. Genau, und der Juggernaut ist quasi der Hüter. Auch Tankschaden, Lichtschwert, bla bla bla, ist quasi genau dasselbe. Dann kommt etwas ins Bild, was nach einem Botschafter aussieht. Das darfst du machen. Ja, ich habe den Hexer und Attentäter noch nicht gespielt, aber auch hier haben wir den Hexer, der Heilung und Schaden macht. Das Lichtschwert zwar hat, aber relativ selten benutzt, ist halt auch ein Fernkämpfer. Im Prinzip ist das der Mage der Klassen. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass auf der Sith-Seite die Kieselsteinchen, die geschmissen werden, durch Blitze ersetzt wurden, oder? Genau, so ist es. Sieht natürlich um einiges cooler aus, muss man zugeben. Ja, das stimmt, weil wenn der Sith-Hexer mit seinen Machtblitzen umwirft, dann zucken seine Gegner mit epileptischen Anfällen. Und wenn der Jedi-Gelehrte seine Kieselsteine wirft, dann halten die Gegner einfach nur einen Arm vors Gesicht. Naja, ich empfehle hier an der Stelle mal, weil ich gerade grinsend an den Film denken musste, an Harry Potter und ein Stein und lache leise weiter in mich hinein. Ja, und dann haben wir hier halt wieder den Doppellichtschwertkämpfer, den Sith-Attentäter, der auch ein relativ guter Tank und Damage-Dealer ist. Genau. Ja, jetzt kommt das Beste, und zwar der Kopfgeldjäger. Kaboom. Welcher Kopfgeldjäger kommt dir direkt in den Kopf, wenn du an Kopfgeldjäger denkst? Ach, ich weiß nicht. Ich zünd mein Jetpack und verschwinde lieber. Ja, Boba Fett, Jango Fett, die beiden bekanntesten. Ich habe Boba Fetts Raumschiff noch aus von 1978 als Plastikmodell bei mir stehen. Und zum Glück wisst ihr jetzt nicht, wo ich wohne, sonst würdet ihr wahrscheinlich stürmen und mir das klauen wollen. Wer wissen will, wo er wohnt, für 500 Euro sag ich's euch. Ey! So. Ja, der Kopfgeldjäger hat zwei Klassen. Einmal den Powertech und einmal den Söldner. So, wenn wir uns das Ganze mal angucken, der Powertech hat eine Blasterpistole, Spieltank und Schaden. Also, ja, auf Middle Range, Nahkampf Range spielt er. Und der Söldner, sehen wir hier, Heilung kann er machen mit zwei Blasterpistolen oder Schaden mit zwei Blasterpistolen auf Range gesetzt. Beide Klassen tragen weiterhin schwere Rüstung und nutzen die Hitze. Und ratet mal, welches Gegenstück er auf Republikseite hat. Also, es ist bestimmt nicht der Schmuggler. Und wer dann? Gehen wir zum Agent rüber. Ja, es ist quasi das Gegenstück zum Soldaten. Mhm. Ja, was haben wir hier? Den imperialen Agenten. Ich habe mir sagen lassen, und jetzt mache ich, glaube ich, Gegenwerbung für das Spiel. Also seht das mal so, als es ist nicht alles super in dem Spiel. Ich habe mir sagen lassen, dass die Story vom Agenten extrem öde sein soll. Ja, ist sie. Also die Story vom imperialen Agenten, Imperial Agent, ist total scheiße. Du darfst dir es wirklich so vorstellen, du guckst anderen bei der Arbeit zu, du gehst in ein Gebäude und bringst dann Sender an, gehst raus und hörst dann, was die sagen und so ein Kack. Also die Klassenquest ist echt scheiße. Allerdings muss ich sagen, die Klassen sind relativ gut. Der imperiale Agent ist quasi das Gegenstück zum Schmuggler. Nur auf dieser Seite benutzt er halt ein Blastergewehr, ein Vibromesser oder ein Scharfschützengewehr. Ja. Meistens werden die Saboteure beziehungsweise nicht Revolverhelden, der andere als Heiler mitgenommen. Wollte ich auch sagen. Also es sind Main-Heiler-Klassen, genauso ja, wie der Botschafter. Genau, mit ihren Quietschesonden. Und dürft ihr euch so vorstellen, ihr rennt dann, steht dann da und castet quasi ein Heal Over Time auf eure Freunde. Und dann tauchen da so zwei Quietschesonden auf, die den heilen. Und dann geht das jedes Mal. So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in einem Raid, der 8 Stunden dauert, so für extrem Hardcore-Gamer. Was denkt ihr, wie schnell ihr den Sound ausgestellt habt? Ja, das war der Saboteur. Als Schaden im Nahkampf unterwegs mit dem Vibromesser. Der Sniper, Scharfschütze. Mit dem Scharfschützengewehr. auch wie der Revolverheld alles aus der Deckung raus. Obwohl ich mir es ziemlich cool vorstelle, einen Scharfschützen zu spielen. Ja, also. Aber es gibt aber keinen Fokus, leider. Ja, du hast ja keinen Fokus. Du kannst ja nur anvisieren, drückst deine Tasten und fertig, ne? Das wäre wirklich mal interessant gewesen, wenn die Schützenklassen einen Fokus hätten, ein Visier, was man mit der Maus bewegen kann. Das wäre sehr cool. Meinst du Aiming-System oder wie? Ja. Ja, klar, das wäre wirklich interessant, aber... Ich denke dabei jetzt auch ein bisschen an Terra. Ja, denke ich auch gerade, weil da ist das richtig geil umgesetzt. Obwohl Terra langweilt. Ich habe jetzt während der Beta auch mal ein bisschen reingeguckt. Das ist anfangs echt cool. Aber? Aber es sind doch immer dieselben Quests wie schon bekannt. Es ist nicht viel Story dahinter. Es ist immer, gehe dahin, töte 10 davon, gehe dahin, sammle das und das. Na super. Mehr vom Gleichen. Ja. Gut, eigentlich sind wir schon durch. Hier seht ihr nochmal gerade ein Söldner im Bild. Das, was aus dem Kopfgeldjäger werden kann. Hier, das ist mein Jedi-Wächter, meine Wächterin. Wird aus dem Jedi-Ritter mit 2 Lichtschwertern. Das hier ist mein Attentäter. Auf Stufe 50, das wird dann quasi, war früher mal ein Sith-Inquisitor. Wechseln wir mal kurz den Server. Restoration Zone. Du. So, hier haben wir dann ein Beispiel für einen Sith-Juggernaut. Das ist dann, ja, das wäre vielleicht noch erwähnenswert. Ihr seht hier eine untypische Rüstung. Das ist eigentlich die Rüstung des Kopfgeldjägers. Allerdings kann man ja im Spiel seine Gegenstände modifizieren. Und ich habe die einfach mal auf Juggernaut modifiziert. Ich habe da Stärke-Sachen reingepackt, sodass es quasi eine gleichwertige Juggernaut-Rüstung ergibt. War aber sehr teuer. Also rate ich nicht jedem, der chronisch pleite ist. Das hier ist ein Ausschnitt Saboteur. Zum Thema komisch pleite muss ich was einfügen. Cyriac hat ein wunderbares Video hochgeladen, wie man relativ schnell seinen chronisch pleite ändert. Eigenwerbung genau. Und so. Ja, mit einer Latenz von 1,8K. Yay! Yeah. Dann haben wir hier ein kleines Beispiel für einen noch recht jungen Sith-Marodeur. Eine dunkle Jedi-Gelehrte. Man sieht hier schon an den Lippen leichte Züge der Sith-Korrumpierung. Hier ist ein Beispiel einer Revolverheldin und ich muss sagen, die Rüstung sieht wirklich am stylischsten aus. Kleines Beispiel eines Soldaten, so wie man ihn kennt. Und ein Sith-Hexer auf Stufe 37 mit Sith-Korrumpierung Stufe 4. Ja, Stufe 4 müsste das gewesen sein. Man sieht hier auch nochmal schön, die meisten Leute haben sicherlich eben gedacht, leichte Rüstung, scheiße, dann laufe ich mit so ein bisschen Stoff rum. Aber nein, man sieht hier an Cyriac ganz deutlich nochmal fette Plattenschultern, um den Nacken herum nochmal Platten gebeult, ja. Also sieht schon stylisch aus. Gut, von meiner Seite aus war es das. Ja, ich habe da auch nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich auch noch auf neue, coolere Kopfteile hoffe. Bin ja jetzt Stufe 25 und habe aber schon bei 30ern und mehr gesehen, dass es nachher Masken vor dem Gesicht gibt und so, und das sieht echt cool aus. Also die Rüstungen sind auch für leichte Rüstungen ziemlich cool gemacht. Das stimmt. Also optisch sind da wirklich schon geile Rüstungen dabei. Gut, ja, das war dann auch alles von mir, meiner Seite. Ich wünsche euch alles Gute. Jo, bis dann, man sieht sich, abonnieren und auf Facebook besuchen. www.facebook.com/jedizeit. Tschüss. Oh, ciao. 3, 2, 1, hallo Jedizeit-Community. Joho, Ladies and Gentlemen. Ach nee, das war der falsche Kanal. Ich bin's. Wer ist ich? Dementius. Die Leute müssen mich kennen. Ich bin ein Star. Echt? Keine Ahnung. Lass mich träumen. Ja, ich träume auch. Ich träume auch. Ich träume von 10 Abonnenten, liebe Leute. Ich will 10 Abonnenten haben. Zum Ersten. Entschuldigung. Ja. Heute, ja, wir haben gerade eben unser Einsteiger-Video fertig gedreht und kamen danach so kurz ins Gespräch, so, weil wir irgendwie gerade nicht so wirklich an gelehrter Videos und so weitermachen. Warum eigentlich nicht? Tja, weil es ist ziemlich einfach, weil im Moment fehlt mir die Motivation. Ich stacke bei Level 25, bin auf Tatooine. Hab dort alle Nebenquests schon erledigt, alle Hauptnebenquests. Klingt irgendwie falsch, aber es ist so, also da ist eine Nebenquestreihe, die geht um ja, die Probleme von Tatooine und so, und die hat noch mal ziemlich viel Story und ist ziemlich interessant, aber die habe ich schon durch. Und das hat mich nur auf Level 25 gebracht. Was jetzt für Quests bleiben, sind Quests, wo man Einzelpersonen helfen muss, irgendwelche Sachen wiederzufinden und so. Und die laufen meistens auch auf töte so und so viel davon und sammel das und das hinaus. Ja. Und das motiviert mich im Moment nicht sonderlich. Also das langweilt ein wenig. Ja, das kann ich vollkommen verstehen. Ich meine, ich wollte ja eigentlich in der Zeit, wo du jetzt deine Motivationspause hast, sagen wir es mal so ausgedrückt, meinen Revolver halt hochspielen. Ich muss sagen, die ersten 21 Level gingen verdammt schnell. Aber dann hatte ich genau dasselbe Problem. Ich war so mit meiner Hauptquest soweit durch, hatte nur noch Nebenquests, hatte die auch alle fertig und bin jetzt quasi auf dem Planeten, wo alle Mobs 2 Level über mir sind oder sogar 4 Level zum Teil. Das macht einfach manchmal keinen Spaß, wenn man nur 2 Quests hat und sich dann da durchswipen muss. Natürlich, gibt es dafür immer wieder die Instanzen, die man machen könnte, die einen dann auch levelmäßig weiterbringen und dieses Problem eigentlich lösen sollten, dass man ja immer in dem Levelbereich ist, die der Planet vorgibt. Das Problem ist aber, dass die Server so dünn besiedelt sind, dass man kaum Instanzengruppen zusammenkriegt. Man steht zum Teil auf der Hauptstation der Hauptstadt der jeweiligen Fraktion eine Stunde rum und bettelt nach einer Gruppe und es tut sich einfach nichts. Ja, das Thema hatte ich heute mit meinen Gilden-Mates auch aus meiner Gilde hier von dem Juggernaut. Das waren 2 Leute, die haben auch gesagt, der Jedi-Zeit-Kanal ist nicht qualitativ hochwertig, weil sie noch nicht drin erwähnt wurden. Hallo Yumi und Gusti. Jetzt seid ihr erwähnt, jetzt ist unser Channel hier qualitativ hochwertig. Mit den beiden hatte ich die Diskussion. SBTOR hat ja mal, glaube ich, getwittert, dass sie das Balancing-Problem ändern wollen, indem sie einen Charaktertransfer einführen. Und ja. Wenn ich mir das auch angucke, ist es Samstag Nachmittag gewesen, 18 Uhr, glaube ich, war das. Und wir standen auf der imperialen Flotte rum und da waren gerade mal 30 Leute online und auf Republikseite waren 13 oder 14 online. Und ich würde mal sagen, BioWare Patch 1.2 verkackt. Und wenn ihr jetzt noch Servertransfers einstellt, kostenpflichtige, werde ich mal so klug wie ich bin einfach mal jetzt sagen, dann werden noch mehr Abonnenten gehen und das Balancing-Problem wird nicht gelöst, weil die Leute vom Server A, der wenig besiedelt ist, auf Server B wechseln, der eigentlich dicht bevölkert ist, allerdings die Leute da sagen, es ist zu viel los und gehen auf Server C. Also mein Lösungsvorschlag wäre ein Server-Zusammenschluss, aber ich glaube nicht, dass BioWare sowas machen würde. Naja, sie haben an dem Problem mit der dünnen Besiedlung jetzt erstmal gearbeitet. Habe ich gestern Nacht in Twitter lesen können. Sie haben einige Länder, wo das Spiel nicht zur Verfügung stand. Und darunter fallen Länder wie Luxemburg, wo ich dann extrem verwundert bin, dass man das aus Luxemburg aus nicht spielen konnte bisher. Okay. Dort haben die das mittlerweile auch zur Verfügung gestellt, seit gestern Abend. Ja, aber mal ehrlich, ich als 50er Charakter, ich logge auf meinen 50er so gut wie gar nicht mehr ein, weil einfach viel zu wenig Spieler da sind für Raids. Auf dem BG warte ich mittlerweile über eine Stunde. Und da habe ich auch mittlerweile mehr Spaß am Twinken als am High-End-Content, was eigentlich meine Motivation war. Ich wollte High-End sehen. Ja, aber das Problem kennt man ja auch von anderen Spielen wie WoW oder so, wo es einfach im High-End-Content tot ist. Ja gut, aber bei WoW, wenn ich da einlogge, habe ich den Dungeon Finder und dann klicke ich da drauf und dann dauert es nicht lange und da steht eine Raid-Gruppe zusammen. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Überlegung wert, dass man diesen in SWTOR einführt. Ja, darüber hatte ich mich lange mit dem Community Manager Europa unterhalten und der sagte, dass sie das nicht einführen wollen, aus dem einfachen Grund, dass SWTOR ein Hardcore-Rollenspiel ist. Das heißt, es ist gemacht für die Core-Rollenspieler, die auf Stats, Statistiken und sonst was achten. Und ein Dungeon Finder würde das Spiel zu leicht machen. Das, naja, geteilte Meinung. Also ich für meinen Teil denke, solange man es nicht serverübergreifend macht, dauert es trotzdem noch eine Ewigkeit. Und die Serverökonomie wird nicht gestört. Und naja, ich finde es für mich eine sinnvolle Idee, wenigstens einen Schritt weit der Balancing-Probleme, sage ich jetzt mal, entgegenzukommen. Ja, aber BioWare geht auch davon aus, dass die meisten Leute spielen wie auf RPG-Servern. Sie spielen, dass die meisten Leute dieses Spiel spielen wie Pen and Paper oder Table-Rollenspiele. Dass sie wirklich in eine Rolle schlüpfen und sich übers TS kommunizieren und reden wie ein Jedi und sich benehmen wie ein Jedi und sie wollen das Gefühl nicht zerstören, dass eine zweite reale Welt ist und so etwas wie dieser Dungeon Finder, wenn er nicht in die Welt eingebunden ist, würde dieses Gefühl zerstören. Das ist die Meinung. Ich sag's mal so, ich habe noch keinen einzigen Rollenspieler in SWTOR gesehen. Ja, sagt das denen. Ja. Hallo BioWare, ich habe noch keinen einzigen Rollenspieler gesehen. Ja, und interessiert uns nicht. Okay, wir haben die Antwort. Ja, außerdem muss man dazu sagen, dass BioWare sich mächtig übernommen hat mit dem Spiel hier. Wenn man Oh, den du Kern. Letztlert. Oh, ja, ich gehe mal gerade bei TeamSpeak offline. Boost. So, jetzt dürfte es sich erledigt haben mit dem Lenken, denke ich. Ja, jetzt bist du wieder da. Also, wenn man sich so mal mit normalen, langweiligen News- und Börsennachrichten beschäftigt, dann stellt man fest, dass BioWare extreme Verluste einfährt. Das ja, es hat ja dazu geführt, dass BioWare von EA gekauft wurde. Ah. Und was EA aus Spielen macht, wissen wir ja. Erinnert ihr euch noch an Ultima Online? Nein? Ah, jetzt wisst ihr warum. EA. Ja, apropos Pleite gehen und kaufen, weißt du, ich habe einen Artikel gelesen, dass irgendein Japaner EA aufkaufen will oder BioWare, einer von beiden war es jetzt, und kam heute ein Guildmate rein und sagte so, ey, habt ihr schon gehört, der will einen Japaner kaufen? Sagte ich so, ja, ist aber eine Ente. Also es ist im Moment auch die Ente in der Online-Presse unterwegs, dass EA verkaufen will. Ja, EA ist ja nicht pleite, die haben ja keinerlei Probleme. Ja. Außerdem ist EA nur ein, in Anführungszeichen, nur ein Publisher. Und den Publishern geht es ja im Moment relativ gut. Wenn es nicht sehr gut geht, sind die Produzenten, sind die ja, Firmen mit den kreativen Ideen. Und unter anderem BioWare, die sich ja gerade ja, im freien Fall befinden. Ja, ich hoffe auch, dass da noch was kommt. Zumindest im nächsten Patch, denn also ich muss sagen, ich bin ja am Aufnehmen mein Spiel gerade auch noch. Ihr seht hier das Vermächtnissystem, was eingeführt würde. Das ist jetzt der Stammbaum von meinem Charakter. Und ich sag's mal so, das ist jetzt die einzige großartige Änderung. Dazu kam noch ein neuer Flashpoint, eine neue Operation. Aber so für die breite Masse kam jetzt gar nichts. Also es war wirklich nur auf Content ausgelegt und so ein paar Sachen, zum Beispiel kann man sich hier Sachen freischalten. Also da muss definitiv noch was kommen, was nochmal SWTOR interessanter macht, weil spätestens wenn Guild Wars 2 release, sehe ich da einiges an Leuten, die weggehen. Ja, was man bei dem Flashpoint noch sagen muss, ist, dass der nicht im Hardcore-Modus zur Verfügung steht, dass er nur teilweise quasi released wurde und nicht vollständig, was schon mal ein bisschen deprimierend ist. Und man muss sagen, dass dieses Vermächtnissystem natürlich nur häppchenweise veröffentlicht wird, weil der Aufwand, der hinter SWTOR steht, ist unheimlich groß. Oh ja. Und wenn die jetzt zu viel auf einmal veröffentlichen, bleibt denen nicht mehr genug Zeit, um weitere Patches zu machen. Deswegen zerschneiden die das Vermächtnissystem, Knoten in der Zunge, das Vermächtnissystem in kleine Scheibchen und veröffentlichen das immer teilweise, damit sie wenigstens für ein Jahr noch nach und nach neuen Content haben. Was danach kommt, weiß ich nicht. Sie sind wohl angeblich immer dran, weiteres zu entwickeln, aber der Aufwand ist halt unglaublich groß. Bist du wieder auf Teamspeak? Nein. Weil du lagst gerade wieder ein bisschen. Dann erzähl du mal was. Ja, die Entwickler meinten ja auch zum Thema Vermächtnis, dass ja, das Vermächtnis quasi, ich versuch's mal sinngemäß zu zitieren, Star Wars wird erst in 1 bis 1,5 Jahren richtig Spaß machen. So sagte halt ein Entwickler im Interview und wollte damit halt sagen, das Vermächtnissystem ist jetzt gerade gekommen. Natürlich kann da noch nicht so viel sein. Wir bauen auf und es wird erst später, wenn es richtig eingeführt ist, dann wird es erst richtig Spaß machen. Aber wie wir alle wissen, Rollenspiele oder Online-Games hypen am Anfang und es kommen kaum noch Leute nach dem Erstrelease nach. Also muss das Spiel am Anfang Bombe sein oder ja, es passiert nichts. Und wer aus dem Spiel abhaut, der kommt auch so schnell nicht wieder zurück. Das stimmt. Also hat BioWare, ja, muss man leider sagen, so böse wie es auch klingt, ein wenig verkackt. Ich meine, das war ja auch irgendwie so, dass die früher released haben als eigentlich geplant. War das nicht so irgendwie eine Geschichte? Ja, fast ein halbes Jahr früher released, wie geplant, natürlich. Das war aber auf Druck von EA und auch ein wenig auf eigenen Mist gewachsen, weil BioWare mit Dragon Age 2 dermaßen ja, miese gefahren hat, dass die irgendeine Einkommensquelle brauchten. Dragon Age 2, dabei fand ich das gar nicht mal so schlecht, die Ausschnitte, die ich davon gesehen habe. Ja, aber es war einfach nicht mehr das, was Dragon Age ursprünglich ausgemacht hat. Es war, ja, jeder, der Dragon Age 1 gespielt hat und dann Dragon Age 2, wird mir recht geben, es war einfach dünn. Es fehlte die unglaubliche Tiefe und Dialogtiefe und das Mitfühlen in der Geschichte, was man vorher hatte. Außerdem war bei Dragon Age 1 die Welt um einiges größer. Man hatte viel mehr Entscheidungsfreiheit und das alles wurde genommen. Und das hat dann dazu geführt, dass nicht sonderlich viele gespielt haben und dass die Einnahmen durch die DLCs einfach fehlten. Ach so. Ja. Ja. Motivation, komm wieder. Ich Ja. brauche dich. Also zurzeit habe ich hier Motivation, meinen Juggernaut hier zu leveln, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht. Hätte ich nicht gedacht, ich habe jetzt auf Damage Dealer gespeckt und Der Yumi sagte heute, wie ein Juggernaut als Damage-Dealer. Du weißt schon, dass du für einen High-End-Content umskillen darfst, sagte ich so, ja, aber solange ich noch nicht 50 bin, werde ich Damage-Dealer bleiben. Das macht halt wirklich Spaß. Hätte ich nicht gedacht, dass eine Tank-Klasse als Damage-Dealer so Spaß macht. Ja, obwohl der Schaden wahrscheinlich nicht so hoch ist, den man raushaut. Ja, ich meine, du kannst mir ja mal ein Video angucken. Also ich komme mit dem Schaden gut klar. Es ist natürlich der Hexer und der Botschafter hauen im Endcontent so viel Schaden raus, dass man das Gefühl hat, dass Balancing würde da auf gar keinen Fall mehr stimmen, weil da kaum jemand mithalten kann. Ja, das stimmt. Also wenn ich vergleiche jetzt Hexer und Juggernaut als Damage Dealer, ist der Hexer natürlich meilenweit vor. Also da bin ich auch gespannt, ob da noch irgendwie was vom Klassenbalancing kommt. Weil es Ja. einfach der Wahnsinns-Hexer im PvP ist einfach zu stark. Ja, obwohl man sagen muss, dass der ja, was AOE-Schaden mehr raushaut als Einzeldamage. Ja, stimmt wohl. Dass das deswegen vielleicht wieder etwas ausgeglichen ist, weil die Schaden summiert sich ja einfach nur daraus, dass man 20 Leute auf einmal trifft. Naja. Trotzdem ein wenig unfair, das stimmt. Vor allem, weil er sich auch noch bubbeln kann und selbst keinen Schaden frisst, während er ohne Ende verteilt. Mann, es ist in meinem Zimmer so unglaublich warm und wir haben April. Ja, bei mir auch. Ich hatte schon Vorhänge zugezogen, Fenster auf, aber trotzdem noch arschwarm. Deswegen kann ich auch irgendwie nicht schlafen. Und ich fahre nachher noch weg, treffe mich mit jemandem, juhu, freue ich mich drauf. Erzähl uns mehr, erzähl uns mehr. Ach ja, eine gute Freundin treffe ich. Das ist ja schön. So, ja, ich glaube, mehr kann man dazu jetzt auch nicht sagen. Ich meine, entweder können die Leute jetzt abschalten oder die hören noch unserem sonstigen Smalltalk zu. Ja, das ist natürlich auch was. Was Ja. labern diese Idioten eigentlich, wenn sie nicht gerade im Video sind? Ja. Ey, Alter, jetzt können wir wieder normal reden. Voll krass, ey. Jetzt brauchen wir uns nicht mehr so zu verstellen. Boah, ey. Ey, jo Mann. Ey, wo ist mein Koks, ey? Ich kann das nicht. Ich auch nicht auf Dauer. Da muss ich über mich selber lachen. Das geht nicht. Ja, aber das muss ich ja eh jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue. Ey, Geisen, warum bist du schon wieder tot? Weißt du, wir haben einen Gegner angegriffen und der kippt hier um. Und was, weil ich habe den schon komplett ausgerüstet. Ja, mein Begleiter, also ich habe ja jetzt Jisa Wilson, auch ein ehemaliger Jedi. Und die haut schön rein und die bleibt auch stehen, seitdem ich jetzt der neues Equip gegeben habe. Also. Was ist Geisen eigentlich für eine Klasse? Ich kann den nicht so richtig einordnen. Der ist ja Schmuggler, oder eigentlich? Ja, würde ich auch sagen, ne? Aber er benutzt ja Aber diesen Stab, ne? man kann den, also benutzt Nahkampfwaffen, keine Laserschwerter, aber er hat die Standfestigkeit von einem Fernkämpfer. Ich würde mal sagen, er ist Dingsbums da, Kommando, Frontkämpfer. Frontkämpfer würde ich sagen. Schöne Belohnung. 16 Death, nee, 19 Crit, ja, geil. Dankeschön, Dankeschön. Das war doch mal eine tolle Questbelohnung, liebe Community. Im Ja. Moment beschäftige ich mich im Spiel meistens damit, meine verschiedenen Berufe auf 400 hochzukriegen. Ja, das habe ich jetzt zum Glück mit meinem Attentäter fast hinter mir. Fehlt nur noch der Handwerk. Der ist irgendwie bei 216 stehen geblieben, weil diese scheiß Materialien nicht kommen, die ich Oh. brauche. Ja, und sonst habe ich jetzt, glaube ich, alle Sammelberufe auf fast 400. Gut. Und das ist praktisch, da ich mir ja die Sachen von den einzelnen Charakteren zuschicken kann auf den Server durch das Vermächtnissystem, ne? Wenn irgendwann mal was droppt, was du gebrauchen kannst, schicke ich dir das dann. Also schicke ich erst an mich und dann kann ich dir das geben. Geht das serverübergreifend oder nur auf einem Server? Nur auf einem Server leider. Sonst hätte ich von meinem Attentäter das ganze, die ganzen Credits mal rübergeschickt, dann hätten wir jetzt ein schönes Startkapital. Ja, das wäre praktisch. Ja, obwohl ich habe jetzt schon wieder 200, 300.000 oder so. Also wenn du Credits brauchst, kann ich dir gerne mal was ausgeben. Na, im Moment bräuchte ich höchstens Credits, weil ich mein Fahrzeug ja schon kaufen könnte, es mir aber nicht leisten kann. Ja, ich kann ja gleich mal ein paar Credits geben, wenn du willst. Ja, wäre cool. Ja, ich Ja, flieg. vielleicht wäre das eine Lösung für das Balancing-Problem aufzuheben, wenn man nicht dieses Server-Prinzip nehmen würde, sondern das Realm-Prinzip. Meinst du Realm übergreifend oder was? Ja, dass man in-game Realms wechseln kann. Wie bei Forsaken World oder wie meinst du das? Oder wie auch bei Guild Wars. Ja, aber na gut, ich kenne das jetzt wirklich nur aus Perfect World und es ist dann doch schon doof, wenn man dann irgendwie was machen will, Leute sucht für eine Quest und dann da so sagt, auf welchen Realm müssen wir, jetzt muss ich extra wieder ausloggen, um den Channel zu wechseln. Ja, dann, man muss sich dafür, bei Guild Wars muss man sich dafür nicht ausloggen. Da ist oben links einfach eine Anzeige, wo man sich den Realm aussuchen kann. Ah. Und wechselt dann in-game. Das geht auch relativ schnell. Das ist auch einfach machbar im Prinzip. Aber Ja, gut, ja, aber siehst mal so von der Seite von BioWare aus oder von EA. Wenn die das machen würden, würden die die Chance auf kostenpflichtige Charaktertransfere verbauen. Und ich denke mal, BioWare, wenn die erkennen, sie gehen zum Boden, wollen die wenigstens den Spielern noch ein paar Euros abknöpfen für die Charaktertransfere. Wir können ja mal wetten, ab wann Star Wars free to play wird. Free to play? Okay, wir wetten. Um was wetten wir denn? Kasten Bier? Okay, Kasten Bier. Ich sage, Moment, September 2013. Ja, ich würde sogar sagen, noch um einiges früher, dass das so um Weihnachten rum dieses Jahres angekündigt wird und dann Anfang nächsten Jahres schon soweit sein wird. Du bist aber sehr optimistisch, ey. Das hat das ganz im Gegenteil. Das hat nichts mit Optimismus zu tun, sondern Pessimismus, ja. ja. Ich denke, da jetzt im Sommer Diablo 3 und Guild Ah, Wars stimmt, 2 ja. rauskommt. Ah, ja. Könnte natürlich gut sein. Guild Wars, Terra, was kommen denn noch für Spiele? Dann Blizzard neues Spiel. Ja, das Blizzard-Spiel ist nichtmals mehr echt angekündigt. Ja, aber es ist angekündigt, also. Ja. Naja. Ich glaube, es gibt dieses Jahr nicht mal mehr eine BlizzCon. Ja, wird es auch nicht geben. Also, da gehe ich fest von aus, weil vor allem die Leute, guck mich ja immer so um, auch noch bei meiner alten WoW-Gilde, was die so machen. Und die haben jetzt Beta gespielt, Mob, ne, Mists of Pandaria. Und die sagen, die können sich überhaupt nicht mit diesem Asia-Flair anfreunden. Und gebe ich denen vollkommen recht, ich habe mir die Videos angeguckt und ich muss sagen, wirklich, wie ich als allerersten Eindruck hatte, WoW meets Kung Fu Panda. Und die Instanzen, die Bosse, die sind ja wirklich mal total behämmert. Ja, ich gehe davon aus, dass die quasi diese ganzen Asia-RPG-Spieler einfangen wollten, diese Cuteness-Fans von den, ja, es gibt ja so viele asiatische Free-to-Play-MMOs und die wollten halt die Spieler, die ja, sowas zocken, einfangen. Und ist denen aber ja komplett misslungen, weil die sich einfach nicht mit dem, ja, damit auskennen, nicht mit der Szene auskennen, keine Ahnung haben von eben solchen Leuten, die Ja. sich verkleiden, die Ja, auf. die ganzen Viso-Case und alles, ne, Ja. meinst du jetzt da, und Cosplay-Spieler, ne? Ja. In diese Leute wollten sie irgendwie einfangen und nicht so. Also das funktioniert einfach nicht. Weißt du, was mir gerade für eine Idee kommt? Nein. Wir laden das Video hier hoch, bis zu dem Teil, wo unser Smalltalk anfängt, und dann cutten wir das da, und ab da nehmen wir Audio nochmal alles komplett und machen da draußen einen kleinen Podcast. Okay. Ja, ich bin ja bei iTunes und alles so, und dann können wir eigentlich einen Podcast machen, oder willst du den Podcast dann machen? Nö, Überhaupt, was hältst du von der Idee? nö. Mal einen gemeinsamen Podcast zu starten, finde Genau. ich extrem gut. Und Dann können wir nämlich jetzt auch ungetrost weiterreden, weil dann brauche ich mir nicht mehr Sorgen zu machen, dass das Video zu lang wird. Dann cutte ich das nämlich da an diesem einen Punkt. ja, das ist gut. So, unser erster Willkommen, liebe Jedi-Zeit-Community, zu unserem ersten offiziellen Podcast. So gerade eben mal beschlossen, ne? Ja, das ist doch mal was. Ihr seid live dabei, wie sich hier Ein unsere Seite Podcast weiterent bildet. ja, weiterentwickelt. Expansion, mein Freund, ne? Ja. Expandieren, ne? Daher der Begriff. Oh, ich Ja. bin tot. Was auch ein Motivationsfaktor ist, oder eher gesagt ein Demotivationsfaktor, oder worauf, eher so gesagt, worauf ich beim Kauf meines nächsten MMO achten werde, sind die Ladezeiten. Liebe Community, habt ihr schon mal versucht, in SWTOR Aldaran zu betreten? 3 Minuten Ladebalken. Ja, das nimmt dem Ganzen irgendwie den Schwung, aber Da geht die ganze Atmosphäre flöten. sich dann wegen Atmosphäre weigern, den Dungeon-Finder einzuführen, das ist die Härte. Ja. Also, liebes BioWare-Team, macht mal den Ladebalken bitte kürzer. Ja, jetzt wo wir beschlossen haben, ja, sowas wie einen Podcast zu machen, sollten wir überlegen, ob wir das nicht direkt mit einem Blog verbinden. Ja, Blog kannst du aber machen, da habe ich keine Ahnung von. Ja, ich danke auch nicht. Also zumindest nicht so richtig. So richtig, richtig. Ja. Hallo, kann da draußen jemand bloggen für uns? Naja, einen Blog schreiben Ja, kann ich, einen Blog einrichten kann ich nicht. dann bitte kommt mit ins Team. Wir wachsen, wir expandieren. Ich würde gern einen Blog auf Basis von hier, bist schon, ne? Jetzt ist mir das Wort entfallen, das ist ja. Das ist live, das ist live. Ja. WordPress machen. Ah. So, ich meine, wenn wir einen Podcast hier haben, können wir uns auch mal so Themen überlegen, was wir alles so behandeln wollen. Ich habe übrigens immer noch Ladebalken. Übrigens, ich habe noch mal nachgelesen, beziehungsweise bin durch Zufall drauf gestoßen. Star Wars: The Old Republic spielt 3500 Jahre vor Darth Vaders Machtergreifung. Ja, gut, Machtergreifung ist nur ein Handlanger, aber trotzdem, so wurde es halt beschrieben. Ja. Ich sehe schwarz und meine Fähigkeitenleiste. Das ist auch cool. Können wir uns $18 im Jahr leisten? Ja, das können wir. $18 sind 15 €. Ja, dann muss ich gleich mal gucken. Das machen wir dann außerhalb vom Blog. Dann klicke ich uns nämlich. Ach, du bist auf Tatooine. Ja. Ja, super, und ich bin auch auf Tatooine. Gut, passt ja. So, was sind eigentlich deine Vorschläge für Gamer, wenn schönes Wetter draußen ist? WLAN. WLAN draußen auf dem Balkon setzen und da zocken. Nein, ich hatte eigentlich gerade eine andere Ambition und zwar, Leute, geht mal raus, genießt das schöne Wetter, hockt auf keinen Fall den ganzen Tag drinnen rum. Glaubt mir, es lohnt sich. Wie war noch mal unsere E-Mail-Adresse? Ich weiß, unheimlich blöde Frage. Moment, Husten. Ja, ich hab's schon. Oh, ich Ja, muss mir noch einen Tee kochen. du hast eine unheimlich coole Räuspertaste, stelle ich gerade fest. Das hat Eine. mich jetzt. Räuspertaste, du stellst dein Mikrofon aus. Ja, hörst du die? Ich höre dich dann nur noch ex ultra leise. Ich glaube, nachher bei der Aufzeichnung hört man es gar nicht mehr. Oh je, oh je. Mein Gott, ey. Ich muss mir gleich noch einen Tee kochen. Wo bist du gerade auf Tatooine? Ich stehe gerade, wo stehe ich denn rum? Aber im Moment bin ich überhaupt nicht im Spiel. Ja, weil dann gucke ich mal gerade, wo du bist und dann komme ich mal zu dir. Ich stehe gerade im medizinischen Lager vom. Wo stehe ich denn rum? Meinst du, ich werde mich jetzt auf der Map sehen? Ja, ich sehe dich auch nicht. Willst du nicht einfach mal nach Angkor Head kommen? Mit Schnellreise oder so? Ah, klar. Bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Ja, wir hatten ja eigentlich geplant, unser Law and Lore Video mal weiterzumachen, ne? Da waren wir stehen geblieben beim Vertrag von Coruscant, ne? Ja, das werden wir wahrscheinlich auch noch weitermachen. Oder wir werden es tatsächlich als eigenständigen Podcast noch machen. Ja. So, Mitspieler handeln. Wo habe ich's denn da? Ach, du willst mich gerade anhandeln. Dann komme ich mal ins Spiel. So, bitteschön, 50.000 Credits dürfte ja erstmal genügen. Oh, vielen Dank. Hast du eigentlich Bioanalyse als Nee, Job? habe ich nicht. Ach, schade, weil ich habe hier zwei High-Level-Rezepte für Bioanalyse. Die kannst du mir aber geben, weil mein Juggernaut Bioanalyse lernen wird. Wie gesagt, ist High-Level. Jo, danke. Hallo. Danke, vielen Dank. Ja, die auch. Wenn du andere High-Level-Sachen da findest, ne, stell dir mal für 30, 40.000 in den Kiosk rein. Mache ich auch normalerweise. Nur nützt das nichts. Hat keiner gekauft? Nee. So, ich koche mir mal eben gerade einen Tee. Okay, dann drücken wir auf Pause. Jo. Ja. Schön wäre es jetzt noch, wenn wir ein Thema haben, worüber wir reden könnten, ne, in unserem ersten Podcast. Ja, bräuchten wir, das stimmt. Was haben wir denn an News auf Star Wars The Old Republic.com/de? Ja, neues Design seit eineinhalb Wochen oder was. Veröffentlichung in weiteren Ländern. Verdammt, jetzt müssen wir, ich habe keine, hast du eine Kreditkarte? Nee, habe ich keine. Ich habe nur PayPal. PayPal ist auch gut. Hast du ein, mein PayPal ist ja nicht, geht ja nicht mehr. Dann muss ich dir quasi 18, müsste ich dir quasi 18 Euro, 18 Dollar geben und die 30 für das Spiel und 13 pro Monat für das Spiel. Ja, dann, ja, dann lass uns den Blog einrichten, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ne? Mhm. Lass mir den noch was liegen. Ja. Weil ich wollte jetzt gerade gucken, ob man das über Rechnung machen kann, was ja echt angenehm gewesen wäre. Ja. Aber das geht nicht. Na, das ist schade. Ach so, stimmt ja. Wir sind ja jetzt auch auf, ja. Am 4.5. ist übrigens auf juststarwars.eu wieder Late Game. Bist du eigentlich wieder am Aufnehmen? Ja, ich bin wieder am Aufnehmen. Oh, gut. Ja. Hi, ja, zurück. Ja, guck mal hier, die Liste der Länder, die jetzt auch auf SWTOR, also SWTOR spielen können, wurden ja erweitert und werden erweitert. Und es ist geplant, Albanien, Andorra, Weißrussland, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Estland, Gibraltar, Island, Kasachstan, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Malta, Moldawien, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Türkei, Ukraine, Afghanistan, Algerien, Bahrain, Ägypten, Israel, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Tunesien, Vereinigten Arabische Emirate und Jemen. Ja, das sind einige mehr, aber die Leute werden sich nicht wirklich ausgeschlossen haben. Die werden über Umwege das schon gespielt haben, wer das spielen wollte. Ja, wer spielen wollte. Also es ist wirklich schon eine Menge an Länderlisten und zum Teil nicht erhältlich über Origin.com, also die Softwarefirma von EA, quasi das Steam von EA. Oder es ist nur über Origin erhältlich und sonst nirgendwo. Ist auch. Ja, sehr, sehr seltsam. Ja. Ja. Was? Nein. Entschuldigung, ich war gerade, bin kurz ein bisschen geistig abwesend. Ja, ich merk's. Entschuldigung. Macht nix. So, wie nennen wir unseren Blog? Ich habe nämlich, ich mache das jetzt nämlich ganz anders. Ja, Jedi-Zeit würde ich sagen, oder? Ja, gut. Tada, haben wir unseren Blog. Tada, cool. Wie ist denn die Domain? Der ist noch nichts eingerichtet, aber das ist einfach jedizeit.blogspot.com. Ach so. Also ist jetzt praktischerweise, da wir ja über YouTube unseren Kanal haben, dadurch ein Google-Konto haben, machen wir auch den Blog über Google. Ist doch ganz einfach. Ja. Ja, auf der republikanischen Flotte zwei Spieler online. Na gut, die Uhrzeit 2.47 Uhr, verständlich, aber trotzdem sehr, sehr wenig. Also wenn man an WoW denkt, in Orgrimmar sind da wirklich noch einige online. Ja, das stimmt schon. Ist ein bisschen traurig, aber was will man machen, was will man machen? Womit zeichnest du eigentlich gerade auf? Immer noch mit Fraps. Das heißt, du zeichnest gerade, wir wollen nur Ton verwenden und du zeichnest das mit Fraps auf. Ja, ich bin jetzt zu faul umzustellen, deswegen mache ich jetzt mit Fraps weiter und dann wandle ich das einfach in MP3 nachher um. Ja, du ziehst am besten dann die kompletten Daten in Outer City, also die Videos in Outer City reinziehen, dann werden die automatisch in nur Audio umgewandelt. Genau. Hier, Pro-Tipps für zukünftige Blogger. Wenn ihr Videos habt und nur Ton wollt, einfach in Outer City rein tun. Outer City nimmt sich dann nur die Audiospur raus und löscht quasi die Videospur. Genau. Was relativ praktisch ist. Und es geht schneller, als wenn man es mit Format Factory umwandelt. Ja, auf jeden Fall. Und man kann mit Outer City natürlich noch Rauschen und andere Sachen rausfiltern und das nachbearbeiten, um bestmögliche Qualität zu haben. Aber wer will schon bestmögliche Qualität? Nein, nein, wir wollen ja natürlich authentisch bleiben und genau, hobbymäßig. Ja, und wir ringen hier bestimmt gerade nicht nach Ausreden für unsere Unfähigkeit. Ja, ich sag das auch jetzt mal nochmal ganz offen, wir treten mit niemandem in Konkurrenzkampf. Ihr könnt es hören, ihr könnt es sein lassen, ihr könnt uns weiterempfehlen. Das wäre natürlich super, wenn wir ein paar mehr Zuschauer haben, aber wir treten mit niemandem in Konkurrenzkampf. Das ist auf gar keinen Fall. Ja. Klassisch. Vor allem unser erster Podcast hier, der ist ja sowas von langweilig. Also wenn da noch was Interessantes passiert, dann... Naja, ist ja unser erster Podcast, unser erster spontaner, offizieller Podcast. Also ich denke mal, unsere nächsten Podcasts werden dann etwas planvoller sein. Genau. Total planvoll, weil so sind wir nun mal. Ja. Wir sind sowas von planvoll, wir haben das Projektmanagement erfunden. Kannst du mir mal gerade über Skype den Hintergrund unseres YouTube-Kanals senden? Ach nee, den habe ich ja, ne? Den müsstest du eigentlich haben. Libraries, Dokumente. Ja. Na, ich suche das später. Vielleicht unter Downloads. Du hast den mir ja via via Skype. Ja, da muss ich erstmal gucken, wo Skype das eigentlich hinpackt. Wird schon irgendwo sein. Unglaublich, ich habe nichts verkauft bekommen mit meinem Revolverheld, ey. Ah, da lädt das das also hin und ich habe es anscheinend gelöscht. Oh. Ist aber gut. Kannst du mir das nochmal gerade schicken? Ja, mache ich. Sekunde. Skype. Und mein Ordner. Wo habe ich denn meinen Layout-Ordner? Ja, ich habe ihn gleich. Warte. Nein, nicht bei den Pornos, nein. Ups, habe ich Pornos gesagt? Nein, nicht bei den Glücksbärschis. Entwurf 5, 4, so. So, warum zieht er denn jetzt nicht rüber? Ja, heute ist alles ein wenig langsam und ungeplant und unorganisiert. Ach so, ja, was vielleicht noch interessant wäre, ich habe ein paar PvP-Spieler aufgetrieben von meinem Heimatserver mit meinem Main-Attentäter und habe da so zwei, drei Kontakte geknüpft, die auf dem Server den höchsten PvP-Rang haben und PvP aktiv spielen und die wollten gerne ein Special mitmachen. Das würde mich natürlich freuen. Ja, aber erst so in 2 Wochen. Der eine ist irgendwie bei der Bundeswehr und kommandiert gerade seine Einheit rum und ja, sagt so, in 2 Wochen sind sie fertig, dann können sie. Ist natürlich auch cool, so Bundeswehr, so, ah nein, Autoritätsperson. Ah, mal gucken. Nicht, dass wir dann total untergehen, weil wir. Ja. Was ist das denn hier für ein unorganisierter Haufen Scheiße? Männer gerade stehen, salutieren, Mann an Bord. Hä? Leider ist Ihre Datei zu groß. Leider geil. Leider geil. Wir können ja leider geil als Intro nehmen. Na, ich glaube, das gibt Ärger. Ja, obwohl, warum? Ah, ich glaube, ich muss an der Skalierung noch was ändern. Hey, ihr seid live dabei, wie ein Blog entsteht. Freut euch. Ihr macht das schon. Page, hochprofessionell, öffne ich jetzt die Datei mit Paint. Oh, hast du nicht paint.net? Nein. Ist auch ein bisschen unpraktisch, wenn ich was an der Skalierung ändern will. Boah, ich kann sogar was herstellen, was besser ist als das, was ich habe. Das ist sehr cool. Langsam lohnt sich der Beruf echt mit meinem Revolverheld. Wirklich? Ja, also mittlerweile kann ich Sachen herstellen, das würde ich von träumen. Blaue Gegenstände mit 10 Ausdauer, 15 List für Stufe 13 ist schon ordentlich. Kann ich gut verkaufen, die Sachen. Ja, kann ich mir vorstellen. Datei, save as. Quality ist good quality. BMP oder JPEG reicht. Also, was ich gerade gemacht habe für Leute, die zuhören wollen oder die das interessiert, ich habe gerade einfach, bin einfach auf Resize gegangen und habe die Pixelzahl also von 2000 auf 1800 runtergestellt auf 1800 zu 1600, sodass das mit der Vorgabe hier übereinstimmt. Eigentlich ein ziemlich simpler Trick. Ja, klingt ja auch sinnvoll dann. Entwurf 500. Und jetzt hoffe ich mal, dass es funktioniert. Oder leider ist die Datei zu groß. Immer noch? Na gut. Na gut, was wollt ihr denn noch? Wie groß darf sie denn sein? 300 kb. Da kann man ja dann noch was an der Auflösung ändern. So, ich würde aber auch sagen, wir machen unseren Podcast für heute mal dicht. Ja, okay. Ich denke, für den ersten planlosen Spezial, spontan und offiziell ersten Dementius und Zürcher Jedi-Zeit-Podcast ist das genug, oder? Ja, ich denke auch. Willst du noch ein paar abschließende Worte sagen? Irgendwas Schlaues, damit der Podcast nicht ganz umsonst war? Irgendwas Schlaues. Du erwartest von mir was. Oh, du bist so lustig. Nee, wirklich nicht. Okay, dann würde ich sagen, fail, ihr kleinen Jedis. Ja, und doch, ich sag was ganz Schlaues. Cutte das nicht in zwei Teile, sondern mach daraus einen kompletten Podcast, der dann ungefähr 2 Stunden oder länger sein wird, aber das macht ja nicht. Ja, das werde ich machen. Okay, bis zum nächsten Mal. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Jo. Ciao. Ciao.